Sachen, denen du vertraust. Es ist die Hand, auf die du baust. Es ist wie Liebe, heilig, ehrlich, doch verdammt gefährlich. So wie ein Kind um Hilfe fleht und von der Welt doch nichts versteht. Und wenn du weißt, wie man es lernt, ist deine Liebe schon verschenkt. Lasse niemals einen Bastard in dein Leben. Er sucht die Liebe, die ihm keiner jemals gab. Und selbst wenn er es will, versteht er niemals dein Gefühl. Mit Liebe schaufelt er für dich ein Grab. Tage, die man zählt, die Konsequenz, die einen quält. Es ist kaputt, zerstört, verloren und manchmal so wie tot geboren. So wie ein Kind um Hilfe fleht und dann als Mörder von dir geht. Ich hab gewusst, wie man es lernt und hätte es besser gleich erzählt. Selbst wenn es will, versteht er niemals dein Gefühl.